Mein Gott, Thomas. Die 55.000 Courantmark, die du Malboom bezahlt hast. Verloren. Perdu. Es ist aber auch ganz gut so. Aus dem Dunkel des Büros tritt Thomas an die Scheibe zur Diele. Dort wird getanzt. Der Kapellmeister hat Hanno den Taktstock überlassen und der Knabe dirigiert das Orchester, obzwar nicht ohne die geheime Unterstützung des Orchesterleiters, der hinter seinem Rücken den Musikern Zeichen gibt. Die Gäste bilden einen bewundernden, zugleich amüsierten Kreis um das erfreuliche Schauspiel. Per Zufall kommen Gerda und der junge Leutnant von Trotha mit dem Rücken vor den Kontorfenstern zu stehen. In ihrer sichtlich angeregten Unterhaltung bemerken sie Thomas nicht. Ich habe gewarnt. Thomas dreht sich um. Der vorsichtige Kompagnon Markus steht jetzt dort am Schreibtisch neben Toni. Er hält das Katastrophentelegramm aus Pöppenrade in der Hand. Davor habe ich Sie gewarnt. Ich höre noch Ihren Herrn Vater. Mein Sohn, sei mit Lust bei den Geschäften am Tage. Aber mache nur solche, dass wir bei Nacht gut schlafen können. Als Thomas den Blick wieder zur Diele wendet, haben ihn Gerda und der Leutnant bemerkt. Gerda lächelt ihm zu und der Leutnant salutiert fesch. Das 100-jährige Jubiläum der Firma Buddenbrook ist vorüber. Die Diele wird aufgeräumt. Hanno steigt allein die steile Treppe hoch zum sogenannten Chronikzimmer, dessen Tür noch offen steht. Drinnen auf dem Tisch liegt die Mappe mit der Familienchronik. Er schlägt sie auf. Habe ich mich durch priesterliche Kopulation mit der Demoiselle sowie unser Sohn die Bocken zweiten. Die alte zu Wittenberg gedruckte Bibel gehört in die Pause Buddenbrook. Sie soll immer auf den Erstgeborenen zukommen. Der Herr ließ meine Tochter Antonie wachsen zu seiner Ehre und rüstete sie aus mit Tugend, so dass sie den Willen dessen, der sie hat kommen lassen, zeitlebens erfüllen möge. Erstgeborener Sohn und Stammhalter auf den Namen Justus Johann Kaspar getauft. Hanno nimmt mit nachlässigen Bewegungen Lineal und Feder zur Hand, lässt seine Augen noch einmal über das ganze Gewimmel der Vorfahren hingleiten und zieht hierauf mit gedankenloser Sorgfalt, mechanisch und verträumt, einen schönen, sauberen Strich quer über das ganze Blatt hinüber. Dann legt er einen Augenblick prüfend den Kopf auf die Seite und zieht mit der Goldfeder des Vaters noch einen zweiten Strich darunter, sodass es ein jede weitere Eintragung ausschließender Doppelstrich wird. Na? Der Senator ist unvermerkt ins Archivzimmer getreten, für den Heimweg schon im Mantel, den Zylinder und die Handschuhe in der Hand. Er lächelt Hanno zu. Erfreulich, dass der Junge wenigstens an diesem Tag Interesse an der Geschichte seiner Vorfahren nimmt. Als er ihm dann über die Schulter blickt, entdeckt er den Doppelstrich. Hast du das gemacht, Hanno? Ja. Kommst du zu dem Unfall? Für einen Moment verliert der Senator die Fassung. Er gerät in rasenden Zorn. Mit seinen Handschuhen versetzt er Hanno einen wütenden Schlag auf die Wange. Ich glaubte, es käme nichts mehr. Weihnachten. Fast hätte ich es vergessen. Aber Christian. Oben im Landschaftszimmer hat sich die Familie vor dem verschlossenen Weihnachtszimmer aufgebaut. Hanno wartet ungeduldig, dass Ida endlich mit der kleinen Silberglocke zur Bescherung läutet. Da endlich öffnet sich die Tür. Und nun zieht Hanno mit geblendeten Augen und einem Lächeln auf dem Gesicht durch die weit geöffnete hohe Flügeltür direkt in den Himmel hinein. Der ganze Saal, erfüllt von dem Dufte angesenkter Tannenzweige, leuchtet und glitzert von unzähligen kleinen Flammen. Die Flämmchen der Kerzen, die dort hinten zwischen den dunkelrot verhängten Fenstern den gewaltigen Tannenbaum bedecken, welcher geschmückt mit Silberflittern und großen weißen Lilien einen schimmernden Engel an seiner Spitze und ein plastisches Krippenarrangement zu seinen Füßen fast bis zur Decke emporragt, flimmern in der allgemeinen Lichtflut wie ferne Sterne. Frohe Weihnachten, Mama. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohes Fest. Große Gegenstände, Geschenke, die auf der Tafel nicht Platz haben, stehen nebeneinander auf dem Fußboden. Kleinere Tische, ebenfalls weiß gedeckt, mit Gaben belegt und mit brennenden Bäumchen geschmückt, befinden sich zu den Seiten der beiden Türen. Das sind die Bescherungen der Dienstboten und der Hausarmen. Hanno ist vollständig verwirrt. Bald nach dem Eintritt haben seine fieberhaft suchenden Augen das Theater erblickt. Ein Theater. Das, wie es dort oben auf dem Tisch prangt. Wirklich, ein kleines Puppentheater steht dort aufgebaut. Auch ein Souffleurkasten ist da, ein muschelförmiger Souffleurkasten, hinter dem breit und majestätisch in Rot und Gold der Vorhang emporrollt. Auf der Bühne ist die Dekoration des letzten Fidelio-Aktes aufgestellt. Hast du dir das gewünscht? Christian beugt sich über das Puppentheater und zieht den Vorhang auf und zu. Ja, ich habe den Fidelio im Theater gesehen. Christian steckt seinen Kopf wie Gulliver so groß von hinten durch den Bühnenausschnitt. Er sterbe! Das sollt er vorher wissen. Noch einmal bringt er alle Welt zum Lachen, sogar Thomas. Das Lachen der Konsulin geht in Husten über. Eine Lungenentzündung also, das hat Dr. Grabo zunächst gesagt. Und dann ist es der Stickfluss, der der Patientin allmählich die Luft abschnürt. Es ist ein qualvolles Sterben, dem die Familie zusehen muss, bis der Tod die Konsulin Betz in Buddenbrook endlich von ihrem Leiden erlöst.